Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Ich weiß nicht, ob heute irgendwas mit dem iTunes App Store nicht funktioniert. Oder ob das Plugin irgendwie nicht so will, wie ich will, um die Apps anzuzeigen. Auf jeden Fall wird in der Vorschau nicht das richtig angezeigt. Der Link zur heutigen App. Um dem vorzubeugen, habe ich einfach nochmal die App auch so verlinkt. Beziehungsweise ihr findet den Link zur App auch im heutigen Kapitel im Podcatcher eurer Wahl, der auch Links anzeigt. Das nur so zur Info. Die Rede ist heute von Amazon Fire TV Fernbedienung. Wie der Name schon sagt, die App ist von Amazon und ist nur für Leute, die den Fire TV oder den Fire TV Stick benutzen. Das ist in diesem Fall die iOS-Variante. Soweit ich weiß, gibt es sie aber auf jeden Fall auch für Android und für Windows Phone. Da bin ich momentan ehrlich gesagt ein wenig überfragt. Die App ist gratis, ist eine Universal-App, 5,2 Megabyte groß, Sprachen sind Deutsch und Englisch. Und die aktuelle Version, in der sie vorliegt, ist 1.0.9. Was macht man mit der App? Es ist ganz einfach, sie ersetzt die Fernbedienung beim Fire TV und Fire TV Stick ist ja eine Fernbedienung dabei. Beim Fire TV Stick zum Beispiel eine ohne Sprachsuche und wenn man hier die Amazon Fire TV Fernbedienung App nutzt, hat man auch beim Fire TV Stick die Sprachsuche. Ihr startet die App. Wenn das Smartphone und der Fire TV im selben WLAN sind, wird der Fire TV ganz schnell gefunden und dann kommen auf dem Fernsehbildschirm 4 Zahlen, eine PIN, die man auf dem Smartphone eingeben muss innerhalb der Fire TV Fernbedienungs-App und dann sind die Geräte auch schon gekoppelt. Ihr habt dann die Funktion Sprachsuche, einfache Navigation, Wiedergabe, Steuerung, Tastatur für unkomplizierte Texteingabe. Besonders das ist natürlich nett, weil zum Beispiel, wenn man irgendwas suchen will oder ein Passwort eingeben muss oder so, dann ist natürlich eine virtuelle Tastatur 1000-mal schöner, als wenn ihr mit dem Cursor die einzelnen Buchstaben auswählen müsst. Für Spiele ist das Ganze nicht geeignet. Dass die Latenz zu groß, die Befehle kommen zu spät an, das funktioniert nicht so sonderlich gut. Aber Sprachsuche, kein Problem. Bedienung des Gerätes über den Touchscreen auf dem iPhone, kein Problem. Obwohl ich persönlich merke, dass jedenfalls für den Fire TV doch die Fernbedienung mit dem Cursor noch lieber nutze. Wer aber einen Fire TV oder einen Fire TV Stick hat und ein Smartphone hat, der sollte sich die App einfach mal runterladen, weil ein Blick darauf werfen schadet nicht und die App kostet nichts. Also ja, im Prinzip verkehrt machen könnt ihr da rein gar nichts. Download-Empfehlung meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.